Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 3, 285, an Goethe, Jena, den 1. März. Es freut mich herzlich, daß Loders Kräutertee, so übel er auch schmeckt, einen poetischen Humor und Lust zum Heldengedicht bei Ihnen geweckt hat. Ich bin, obgleich von keinem Katarrh gehindert, seit gestern nicht viel avanciert, weil mein Schlaf wieder sehr in Unordnung gewesen. Doch hoffe ich, meine zwei Piccolominis heute noch eine Strecke vorwärts zu bringen. Haben Sie doch die Güte, Beiliegendes anzusehen und zu überlegen, ob wir die Sache Questionis nicht in Weimar beschleunigen und allen falsigen Obstakeln vorbeugen können. Es liegt mir gar zu viel an der Sache und dass sie auch bald entschieden werde. Vielleicht hat Vogt dabei zu sagen, und da sind Sie wohl so gut und schreiben ihm ein Wörtchen. Erholen Sie sich so bald möglich, dass wir morgen wieder zusammen sein können. S.C.H.